Die Forderung nach einer bedingungslosen Kapitulation Deutschlands war 1943 bei der Konferenz von Teheran von den drei alliierten Regierungschefs aufgestellt worden. Golomann war darüber sehr unglücklich, denn wie konnte man seine deutschen Hörer zum Aufgeben überreden, wenn dieser Schritt die totale Unterwerfung bedeutete? Tilman Lame schreibt, dass man die alliierten Direktiven, nach denen nichts versprochen werden durfte, subtil unterlief. Wenn er Verheißungen für die Zukunft einschmuggelte, so vage sie auch waren. Seine erste erhaltene Rede stammt vom 2. Dezember 1944. Zwei Wochen später setzte die deutsche Ardennenoffensive ein, bei der die alliierten Verbände für kurze Zeit in die Defensive gerieten. Am 2. Dezember glaubte General Eisenhower jedoch noch, dass er den Vormarsch seiner Truppen zügig fortsetzen könnte. Eine deutsche Zeitung, die Essener Nationalzeitung, brachte vor ein paar Wochen einen realistischen Artikel über die Lage der Bevölkerung in Westdeutschland. Es ist eine Tatsache, so meinte der Schriftleiter, dass das Leben in den zerstörten Rhein- und Ruhrstädten immer schwieriger wird. Wenn wir voraussagen, dass diese Schwierigkeiten sich immer mehr steigern und schließlich einen Grad erreichen werden, wo keine Abhilfe mehr möglich ist, so verdienen wir gewiss nicht, dass man uns deswegen Schwarzseherei zum Vorwurf macht. Denn was wir feststellen, ist nur der logische Ablauf der Dinge. Jeder neue Angriff verringert die Lebensmöglichkeiten unserer Stadt. Behausung, Nahrungszufuhr, Transport, sanitäre Einrichtungen. Der Schreiber des Artikels kommt zu dem Schluss, dass es nur eine Lösung gibt. Evakuierung aller derer, die an Ort und Stelle nicht unbedingt benötigt werden. Die Bevölkerung des Reiches, so schreibt er, muss noch enger zusammenrücken. Noch sind die Alliierten nicht nach Köln durchgebrochen. Noch liegt das Ruhrgebiet nicht unter der schweren Artillerie der Amerikaner. Und schon weiß dieser ehrliche Mann in Essen keinen anderen Rat mehr als Massenevakuierung von Millionen nach Städten weiter im Osten. Das sind Städte, die ihrerseits längst unter den Angriffen der alliierten Bomber lagen. Städte wie Magdeburg oder Hannover oder Augsburg oder München. In diesen und anderen Städten soll die Bevölkerung noch enger zusammenrücken. Und dann, die Alliierten werden an den Rhein vordringen. Das Ruhrgebiet wird zum Schlachtfeld werden und die Städte weiter im Inland werden genau in der gleichen Lage sein, in der Köln und Essen und Duisburg und Düsseldorf heute sind. Und dann soll dann die Bevölkerung des Reiches noch enger zusammenrücken? Soll sie noch weiter nach Osten ziehen? Wohin? Am 27. Januar 1945, am Tag der Befreiung von Auschwitz, sprach Golomann von der Zukunft Deutschlands und nannte, auch auf die Gefahr hin, dass es ihm seine Hörer nicht glaubten, die Zahl der ermordeten Juden in Polen, soweit er damals davon Kenntnis hatte. Die Zukunft Deutschlands hängt im Grunde gar nicht von den Alliierten ab, die ja nur eines wollen, die Zerschlagung der deutschen Militärmacht ein für allemal. Die Zukunft des Landes, wie das Volk nach dem Krieg eigentlich leben soll, das hängt davon ab, was nach dem Krieg von den Reichtümern, den Bodenschätzen, den Maschinen, der ungebrochenen Menschenkraft übrig bleiben wird. Die Parteiführer wissen das ganz genau. Und doch befehlen sie, in den von den Alliierten bedrohten Gebieten alles zu zerstören und zu verbrennen. Und doch treiben sie die Obdachlosen zusammen auf immer engerem Raum und fragen nicht einmal, wie all die Millionen sich nähren und Schutz gegen die Kälte finden sollen. Sie reden von einem heiligen Freiheitskampf der Deutschen. Wir wollen die Wahrheit sagen. Es ist in der ganzen weiten Welt kein Funke von Sympathie, kein Funke von Respekt für diesen Kampf, der kein Freiheitskampf ist. Wie können die von Freiheit reden, die den Deutschen selber jede Freiheit nahmen, bevor sie noch auf andere Völker losgehen konnten, die in Polen, wie sie selber stolz zugeben, 3 Millionen Juden ermordet haben, einer Wahnsinnsidee zuliebe.